uns das deutsche Land ruiniert. Legt euch Waffenlager an, womit man unsere Feinde töten kann. Im Kampf um unser Land leisten wir Widerstand. Im Kampf um unser Land stehen die Volksverräter verbannt. Wir halten unser Blut rein und vergallen jedes Kanackenschwein. Das Parlament, worauf ihr alles niederbrennt. Jede Synagoge wird gesprengt und über einen Meter höher hängt. Im Kampf um unser Land leisten wir Widerstand. Im Kampf um unser Land stehen die Kanaken in Brand. Wir halten unser Blut rein, was alle dürfen nicht sein. Jetzt haben wir es geschafft, der Jude wurde ihm gelacht. Zions Herrschaft, sie ist vorbei, das Ende ihrer Tyrannei. Leisten wir Widerstand. Wir kämpfen für Rasse und Nation und stürzen Zion vom Thron. Ein Heil auf unseren Sieg im größten Rassenkrieg, im letzten heiligen Krieg.